Helicobacter ist gut. In einer der größten Studien zu Helicobacter und seinen Auswirkungen kam man zu folgendem Schluss. Vor allem der als gefährlich geltende Stamm mit der winzigen Spritze interagiert mit unserem Körper auch sehr vorteilhaft. Nach über 12 Jahren Beobachtungszeit mit mehr als 10.000 Probanden konnte man sagen, dass bei den Besitzern dieses Helicobacter-Typs zwar eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Magenkrebs vorlag, die Gefahr an Lungenkrebs oder einem Schlaganfall zu sterben, aber deutlich vermindert war, und zwar um die Hälfte im Vergleich zu den übrigen Testteilnehmern. Die Vermutung, dass ein so lange tolerierter Keim nicht nur schlecht sein könnte, war auch schon vor dieser Studie laut geworden. In Experimenten mit Mäusen hatte man zeigen können, dass Helicobacter in der Mäusekindheit für einen verlässlichen Schutz vor Asthma sorgte. Gab man ein Antibiotikum, verschwand der Schutz, und die Mäusekinder konnten wieder Asthma entwickeln. Wenn man erwachsenen Mäusen das Bakterium einflößte, war der Schutz noch da, allerdings geringer ausgeprägt. Nun sind Mäuse keine Menschen, allerdings passte diese Beobachtung ganz gut zu den generellen Trends, die man vor allem in Industrieländern sehen konnte. Krankheiten wie Asthma, Allergien, Diabetes oder Neurodermitis nahmen zu, während die Helicobacter-Raten gleichzeitig absanken. Diese Beobachtung ist bei Weitem kein Beweis dafür, dass Helicobacter der allein rettende Asthma-Verhinderer ist. Er könnte aber daran beteiligt sein. Man stellte deshalb folgende These auf. Dieses Bakterium bringt unserem Immunsystem wichtige Coolness bei. Helicobacter dockt in unserem Magen an und sorgt dafür, dass sehr viele sogenannte regulatorische T-Zellen hergestellt werden. Regulatorische T-Zellen sind Immunzellen, die bei einer plötzlich aggressiven Nachtclub-Stimmung ihrem angetrunkenen Freund, dem Immunsystem, die Hand auf die Schulter legen und sagen: Ich regel das. Vermutlich heißen sie nicht deshalb so, aber auf alle Fälle ist das ihre Funktion. Während das aufgebrachte Immunsystem noch schreit: Verschwinde, du Pollendings, aus meiner Lunge, du Arsch! Und eine Kampfansage mit dicken roten Augen und laufender Nase macht, sagt die regulatorische T-Zelle: Komm, Immunsystem, das war jetzt echt etwas zu hart. Das Pollending ist doch auch nur auf der Suche nach seiner Blüte, die es bestäuben will. Da ist es eben aus Versehen hier gelandet. Je mehr man von diesen korrekten Zellen hat, desto gechillter ist auch das eigene Immunsystem. Auch Hautekzeme treten bei Menschen mit Helicobacter pylori ein gutes Drittel seltener auf. Entzündliche Darmkrankheiten, Autoimmunprozesse oder chronische Entzündungen könnten unter anderem deshalb ein Trend unserer Zeit sein, weil wir unwissentlich auslöschen, was uns jahrtausendelang geschützt hat.